Flughafen Schiphol, Amsterdam. Die Sicherheitskontrolle. Zusätzlich zum Metalldetektor müssen die Fluggäste einen weiteren Apparat passieren, der gerade am Airport getestet wird. Einen Ganzkörperscanner. Manche nennen ihn auch einfach Nacktscanner, denn um nach versteckten Waffen oder Drogen zu fahnden, blickt das Gerät tief unter Jacke und Hose, was natürlich nicht jedem behagt. Terahertzwellen, so nennen Fachleute wie Michael Herrmann vom Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik in Kaiserslautern die wundersamen Striptease-Strahlen. Terahertzwellen sind elektromagnetische Wellen. Insofern sind sie verwandt mit sichtbarem Licht und auch mit Radiowellen. Und wir befinden uns im Frequenzbereich zwischen diesen beiden Bereichen. Und weil Terahertzwellen quasi zwischen allen Stühlen sitzen, ist es technisch ziemlich schwierig, sie zu erzeugen und mit Sensoren aufzufangen. Genau deshalb gab es für sie bislang kaum eine praktische Verwendung. Doch das ändert sich nun. Allmählich gelingt es den Forschern, brauchbare und bezahlbare Terahertz-Sender und Kameras zu entwickeln. Der Nacktscanner am Flughafen zählt zu den ersten Produkten. Und er führt einem höchst plakativ die Vorteile der Terahertzwellen vor Augen. Sie können Stoffe wie Papier, Kunststoff oder Kleidung durchdringen, als wäre es nichts. Das schafft Röntgenstrahlung zwar auch, aber Röntgenstrahlung ist nicht ungefährlich und kann sogar Krebs erzeugen. Anders bei Terahertz. Terahertzstrahlung ist untersucht worden in Bezug auf mögliche Erkrankungswirkungen. Da ist bisher noch nichts gefunden worden, was Krankheiten erzeugt. Es sei denn natürlich, man würde zu sehr, sehr hohen Leistungen gehen. Was wir verwenden, ist aber im Mikrowattbereich. Das ist völlig unkritisch. Und es gibt noch weitere Einsatzfelder für die neuen Strahlen. So arbeiten Mediziner daran, mit ihnen Hautkrebs und versteckte Karies zu erkennen. Andere Experten versuchen, in Briefe hineinzusehen, um darin versteckte Milzbranderreger aufzuspüren. Und Ingenieure wie Christian Jörgens von der TU Braunschweig entwickeln Geräte zur Produktkontrolle, etwa für die Lebensmittelindustrie. Mit Schokolade hat Jörgens schon experimentiert. Mit Terahertz-Kameras konnte er absichtlich versteckte Glassplitter nicht nur in Vollmilchschokolade dingfest machen, sondern auch in Nussschokolade. Keine leichte Aufgabe, schließlich muss man zwischen Nusssplitter und Glassplitter unterscheiden. Doch die Terahertzwellen haben noch einen weiteren Vorteil, als nur in die Schokolade hineinsehen zu können. Sie können verschiedene Substanzen gewissermaßen auch anhand ihres jeweiligen Fingerabdrucks unterscheiden, ihrer sogenannten Signatur. Also die Nuss hat eine bestimmte Signatur, der Fremdkörper hat eine bestimmte Signatur und anhand derer kann ich dann im Prinzip den Fremdkörper erkennen und im Falschfarbenbild darstellen. Bislang aber klappt das nur im Labor. Deutlich weiter sind die Forscher bei der Qualitätskontrolle von Kunststoffen. Hier überprüft ein Terahertz-Gerät, ob in einem gerade produzierten Kunststoff der Gehalt an Additiven, also an Zusatzstoffen, stimmt oder nicht. Da sind wir richtig in die industrielle Umgebung gegangen. Da waren wir im Süddeutschen Kunststoffzentrum und dort stand das Terahertz-Spektrometer. In einer richtig rauen Umgebung, da sind hohe Drücke, da ist hohe Temperatur, da sind Erschütterungen, da fährt ein Gabelstapler neben der Anlage vorbei und sie funktioniert trotzdem. Und der Nacktscanner am Flughafen? Er ist umstritten. Schließlich mag es nicht jeder, quasi splitternackt auf dem Monitor des Sicherheitsbeamten aufzutauchen. Das muss im Prinzip auch gar nicht sein, meint Fraunhofer-Forscher Michael Herrmann. Er bastelt mit seinen Kollegen schon an einer nächsten, weniger heiklen Generation von Terahertz-Scannern. Unser Ziel ist, diese Bildaufnahmen möglichst unnötig zu machen. Man will bei diesem Verfahren grundsätzlich darauf hinaus, gefährliche Gegenstände zu finden oder gefährliche Materialien zu finden, sei es jetzt Explosivstoffe, gegebenenfalls auch Drogen. Die Idee, Plastiksprengstoff, Keramikmesser oder Heroinbeutel sollen sich nicht wie heute durch ihre Konturen im Nacktbild verraten. Ein Scanner der Zukunft würde stattdessen die Terahertz-Fingerabdrücke der suspekten Gegenstände erfassen. Die müssten dann nicht per Striptease-Bild dargestellt werden, sondern nur noch als abstraktes Signal auf einer Bildschirmanzeige. Und wann kommt diese zweite Generation von Terahertz-Scannern? Da ist noch viel zu tun, würde ich sagen. Da ist noch einiges an Forschung nötig. So müssen die Forscher eine Datenbank mit den Terahertz-Signalen für alle erdenklichen Sprengstoffsorten erstellen. Und solange die nicht steht, ist das neue Gerät noch nicht einsatzbereit.